Der Sprecher des Zentralvorstandes der Föderation der Buddhisten Koreas gab am 7. Oktober eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Ungeachtet des Protests und der Kritik der verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas fasste Park Geun-hye schließlich den endgültigen Beschluss dazu, den Golfplatz Songju im Bezirk Nordgyeongsang, wo es die heilige Stätte vom Wohnbuddhismus gibt, zum Standort vom amerikanischen Raketenabwehrsystem SAT zu machen. Das bedeutet eine extreme Missetat. Für die Erdrosselung der Landsleute will die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye sogar eine heilige religiöse Stätte, die besonders geschützt werden sollte, ohne Zögern in die US-Militärbasis verwandeln. So ist es erneut deutlich ans Licht gekommen, dass sie eine beispiellose proamerikanische und kriecherische Landesverräterin und böse Schurkin ist. Wenn man die Umtriebe der Schurken zur SAT-Stationierung nicht verhindert, wird heute von ihnen die heilige Stätte von Wohnbuddhismus beseitigt und morgen die Religionen an und für sich völlig mit Füßen getreten. Und das Heimatland, Lebensraum aller Landsleute, wird in einen Ort des Wettstreits der Großmächte und ein Atomkriegsfeld verwandelt. Der heutige Kampf der südkoreanischen Religiösen gegen die SAT-Stationierung ist nicht nur ein Kampf für die Verteidigung ihrer heiligen Städte, sondern auch ein gerechter und heiliger Kampf dafür, den Frieden und die Sicherheit Koreas zu schützen und ein neues Zeitalter der selbstständigen Landesvereinigung als einmütigen Wunsches aller Landsleute einzuleiten und ein Weg zur Durchsetzung der patriotischen Gesinnung. Der Zentralvorstand der Föderation der Buddhisten Koreas bekundet volle Unterstützung und Solidarität mit dem Kampf der Wohnbuddhisten für die Verteidigung ihrer heiligen Städte und äußert die Erwartung und Überzeugung, dass alle Religiösen Südkoreas, die die Gerechtigkeit und den Frieden lieben, ungeachtet der Unterschiede in Glaubensbekenntnissen, die Umtriebe der verrückten Frau Park Geun-hye, Herd allen Übels, zur SAT-Stationierung entschieden vereiteln und einen tapferen Kampf für den Abzug der US-Truppen aus Südkorea führen werden.